Dem Schriftsteller Michael Ende ging es wie so vielen Künstlern. Sie brauchen oft einen langen Atem. Da hatte er nun eine schöne Geschichte geschrieben über ein kleines Land namens Lummerland, in dem Lukas der Lokomotivführer wohnt. Aber keiner schien sich für diese Geschichte zu interessieren. 12 Verlage winkten nur müde ab. Aber dann erkannte doch ein weiser Lektor das Potenzial dieser Story. Und am 9. August 1960 kam das erste Jim-Knopf-Buch in den Handel. Der Anfang eines Lummerland-Siegeszuges durch deutsche Kinderzimmer und der Start einer großen Autorenkarriere. Also ich betone, dass ich eigentlich eher ein Geschichtenerzähler bin als ein Schriftsteller in dem heutigen Sinn, ein homme de lettres. Mir geht es gar nicht so sehr ums Schreiben, sondern eben um das Erfinden von Geschichten, sagte Michael Ende 1986 in einem Interview für den Kinderfunk des Südwestfunks. Und die Geschichte von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer begann noch pragmatischer. Er sei von einem Freund um einen Text für ein Bilderbuch gebeten worden. Da habe er völlig planlos einen Satz geschrieben, der da lautete: Das Land, in dem Lukas der Lokomotivführer wohnte, war nur sehr klein. Von da an sollen Michael Endes Figuren alleine weiter agiert haben. Herr Ärmel und Frau Waas, das schwarze Baby im Postpaket, das später Jim Knopf genannt wird, weil er sich beim Rutschen vom Berg immer den Hosenboden aufreißt und deswegen einfach eine Klappe mit Knopf daran erhält. Lukas, der Lokomotivführer, der sich gemeinsam mit seiner Lok Emma des Knaben als Mentor annimmt, und König Alfons der Viertel vor Zwölfte, dessen Insel Lummerland nun, nachdem die Einwohnerzahl auf 125% gestiegen ist, unter Überbevölkerung leidet. Was tun? Jim und Lukas fahren übers weite Meer, finden die Drachenstadt Kummerland und deren Chefin, die Lehrerin Malzahn. Können Sie mir bitte sagen, wer meine Eltern sind? Ja, mein Goldkind. Du gehörst nämlich mir. Das glaube ich nicht. Oh doch! Ich hab dich von der wilden 13 gekauft. Die Geschichte von Jim Knopf gibt es als Hörspiel, sie ist tausendfach zitiert, Dissertationen befassen sich mit ihrem antirassistischen Inhalt, Lummerland kennt fast jeder, nicht zuletzt dank dem Marionettentheater Augsburger Puppenkiste und seiner kongenialen Fernsehinszenierung. Michael Ende hat mit Jim Knopf das Genre gegründet, das wir heute Kinder-Fantasy-Literatur nennen. Märchen folgen anderen Gesetzen. Fantasiegeschichten für Kinder hatte es in Deutschland seit der Romantik mit E.T.A. Hoffmanns Nussknacker und Mäusekönig so gut wie nicht mehr gegeben. Und erst in den 50er Jahren wurden sie durch Astrid Lindgren aus Schweden neu importiert. 12 Verlagen hatte Michael Ende das Manuskript angeboten, bis endlich Thienemann zuschlug. Und am 9. August 1960 kam der erste Band in den Handel. Der zweite folgte kurz danach. 1961 jubelte die Jury des Deutschen Jugendbuchpreises, das Buch sei randvoll von köstlichen Einfällen. Und atemberaubend sind die fantastischen Abenteuer, die Jim Knopf mit Lukas und der schwimmenden Lokomotive Emma erlebt. Die intellektuelle deutsche Elternschaft der 60er Jahre dagegen fand den Stoff reaktionär. Endes Texte stellten sich nicht dem Leben, sie enthielten nichts pädagogisch Wertvolles. Der Autor, Sohn eines surrealistischen Malers, aufgewachsen in der Bohème von München-Schwabing, Schauspieler und Dichter, flüchtete vor solch harscher Kritik für 15 Jahre nach Italien. Weil ich nicht der Meinung bin, dass der Autor der Lehrmeister oder gar der Schulmeister seiner Leser sein soll. Ich gehe immer davon aus, grundsätzlich, dass der Leser mindestens so gescheit ist wie ich und dass meine Aufgabe zunächst einmal darin besteht, ihn etwas erleben zu lassen. Michael Ende starb 1995 mit 65 Jahren. Da war er hochverehrt, hatte unter vielem anderem auch Momo und die unendliche Geschichte geschaffen, aber wie er am Ende zu schreiben pflegte: Das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden.